Pyjama, weil Papa das gerne sah. Von der Mama ist das Verführerische, vom Scherpapa ist das Pariserische. Ja, meine schöne Mama war aus Yokohama, aus Paris ist der Papa.